Thank you. Obrigado. Quand on veut, on est tellement, on est tellement. Fenster präsentiert. Stets im Freitum, immer flattern. Wind bläst meine Nase frier. Upa, auf, hör auf, knattern. Ach, das geht. Die Sonne unter Rot mit Gold. So muss das sein. Seh ich auf der Straße runter. Thank you. wollte nicht haben, müsste, musst du gar nicht erst nachfragen. Ich fress Tabletten und überhaupt, man, ich schaff mir keine Kleider, Kinder an. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich habe keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich habe keine Pflicht. Ich habe kleine Pflicht. Als es vorbei war, ging's mir zum Kotzen.

Rebecca, I'm gonna get you a good Fisher Price. Mais non. So you're gonna have a nice dress. Thank you.